Im Bochumer Sozialausschuss herrscht dicke Luft. Dass schlecht oder womöglich gar nicht bezahlte Sicherheitskräfte in städtischen Flüchtlingsunterkünften beschäftigt werden, hat die Politik auf die Barrikaden gebracht. Wie konnte es passieren, fragt die Fraktion Die Linke, dass die von der Stadt eingesetzte Sicherheitsfirma Subunternehmen beschäftige, ohne dass das der Stadt auffiel? Die Antwort der Verwaltung von Pressesprecher Thomas Sprenger. Völlig ohne Zweifel ist, dass es eine nicht haltbare Situation ist. Über das Ausmaß der möglicherweise illegal Beschäftigten haben wir überhaupt keine Kenntnis gehabt. Und insofern ist es jetzt für uns ganz wichtig, dass wir das prüfen, dass wir das aufarbeiten, dass wir uns die vertragliche Situation auch nochmal genau vor diesem Hintergrund ansehen. Dass die Stadt Bochum einen Sicherheitsdienst für die Bewachung der Unterkünfte einsetzt, wussten alle. Dass dieser ein Subunternehmen für sich arbeiten ließ und das wiederum möglicherweise noch ein weiteres Subunternehmen, deckten erst die betroffenen Mitarbeiter selbst auf. Hilfesuchend zogen 20 von ihnen vor das Bochumer Rathaus. Einige behaupteten, sie hätten ohne Vertrag gearbeitet und mussten monatelang ohne Lohn auskommen. Andere bekamen angeblich Geld bar auf die Hand, warteten aber vergeblich auf einen Vertrag. Kein Wunder, sagt Andreas Rech von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Er wirft der Stadt Bochum und anderen Kommunen mangelhafte oder fehlende Kontrollen vor. Ich stelle mir nur manchmal die Frage, was denn da kontrolliert wird. Denn ich mache auch Besuche in Flüchtlingsunterkünften und ich spreche mit den Sicherheitsbeschäftigten. Und nach wenigen Minuten ist mir also vollkommen klar, was da die Situation vor Ort tatsächlich ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass den Verwaltungen in den Städten das irgendwie unbekannt ist. Auch die Bochumer Kommunalpolitiker fordern jetzt eine schnelle Aufklärung. Damit sowas in Zukunft nicht noch einmal passiert, soll nicht mehr mit Subunternehmen gearbeitet werden. Das hält die Gewerkschaft Verdi für einen wichtigen Schritt. Ihrer Meinung nach tummeln sich zu viele No-Name-Unternehmen im Bereich der Sicherheitsdienstleistungen in Flüchtlingsunterkünften, die das schnelle Geld für sich entdeckt haben. Wir haben ein enormes Branchenwachstum, was sicherlich auf diese besondere Thematik zurückzuführen ist. Es sind aktuell noch mehrere tausend Stellen unbesetzt, die einfach nicht besetzt werden können. Wir müssen Leute von extern noch in den Markt hineinbringen. Genau hier sehen Branchenkenner das Problem. Es sind vor allem Ungelernte, die wenig bis keine Erfahrung in der Sicherheitsbranche haben. Sie werden oft unterhalb des Mindestlohns von Subunternehmen eingesetzt. Damit sind sie letztlich sogar ein Sicherheitsrisiko für die Menschen in den Flüchtlingsheimen, in Bochum oder anderswo. Das sind keine Einzelfälle mehr aus unserer Sicht. Hier scheint sich irgendwie eine neue Praxis herauszukristallisieren und ich unterstelle auch, dass das gerade die Spitze des Eisberges ist, an der wir hier kratzen.